Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 11. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Machen wir weiter mit Vers 14. Ich laufe geradewegs auf die göttliche Einladung zu, das himmlische Ziel zu erreichen. Denk mal über diesen Gedanken nach. Erst sagt Paulus, dass er seine Vergangenheit vergessen und sein Herz auf die Zukunft ausrichten muss, und nun erklärt er, wie er das macht. Er sagt jetzt, dass er geradewegs auf die göttliche Einladung zuläuft, um das himmlische Ziel zu erreichen. Was bedeutet das? Es heißt, dass Gott die ganze Sache gestartet hat und nicht du. Gott lud dich ein. Oft habe ich gelehrt, der alte Bund war Gesetz, der neue Bund ist Einladung. Lass mich einen Gedanken einwerfen. Paulus sagt, die göttliche Einladung, das himmlische Ziel zu erreichen. Darf ich dir etwas nahelegen? Wenn du deine Vergangenheit nicht hinter dir lässt, kannst du dein himmlisches Ziel nicht erreichen. Das ist ein ernster und wichtiger Gedanke, den man überdenken sollte. Ich kenne so viele Christen, die im Gefängnis ihrer Vergangenheit festsitzen. Eines Tages sagte Gott zu mir: Reinhard, du kannst deine Vergangenheit nicht ändern, aber sie kann erlöst werden. Aber das verstand ich nicht. Also fing ich an, viel mit Gott darüber zu reden. Überleg mal, sagen wir, du wurdest als Kind missbraucht. Kannst du das ändern? Nein, du kannst deine Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber du kannst sie nutzen. Du kannst sagen, ich widme mein Leben, damit andere Kinder nicht das erleiden müssen, was ich erlitten habe. Du kannst sagen, ich nutze mein Leben, um ihnen Heilung zu bringen, denn ich weiß, wie das ist, weil ich selbst verletzt wurde. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir unsere Vergangenheit verwenden können, aber wir müssen aufhören, sie zu verschwenden. Es macht mich so traurig, wenn ich Christen sehe, die so ein herausragendes Potenzial haben, aber niemals ihr himmlisches Ziel erreichen, weil sie in ihrer Vergangenheit gefangen sind. Bitte denke daran, dass du von Jesus eingeladen wurdest, um ein herrliches, göttliches Ziel zu erreichen, was Gott bereits vor deiner Geburt festgesetzt hat. Jetzt schau dir das an. Paulus sagt, und durch die Salbung Jesu den Siegespreis zu erlangen. Mögen wir alle eines Tages diesen herrlichen Siegespreis erlangen, damit Jesus, der alles für uns gegeben hat, seinen Lohn erhält. Vers 15. So sollen alle, die völlig reif sind, die gleiche Leidenschaft haben. Wenn du also reif bist, hast du die gleiche Leidenschaft. Ist das nicht eine starke Aussage von Paulus? Er beschreibt klar die Leidenschaft. Keinerlei Gerechtigkeit darin zu haben, was du jemals getan hast, absolut niemals. Und nun tust du alles dir Mögliche, um deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und Jesus nachzujagen. Und Paulus sagt, wenn du reif bist, wirst du genau das tun. Darf ich also dieser Bibelstelle gemäß etwas anregen? Wenn du nicht leidenschaftlich bist, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und Jesus nachzujagen, können wir schlussfolgern, dass du nicht geistlich reif bist. Wir versuchen, geistliche Reife auf so unterschiedliche Weise zu bemessen. Wie wäre es, wenn wir sie anhand unserer Leidenschaft für Jesus bemessen würden? So sollen alle, die völlig reif sind, die gleiche Leidenschaft haben. Und wenn jemand noch nicht von diesem Verlangen gepackt ist? Das sind sehr starke Worte, gepackt. Bist du von dem Verlangen gepackt, in Intimität mit Jesus zu leben? Bist du von dem Verlangen gepackt, deine Vergangenheit hinter dir zu lassen und nur ihm nachzujagen? Bist du von diesem Verlangen gepackt, dass es die größte Leidenschaft in deinem Leben ist? Paulus sagt, dass es Menschen gibt, die davon noch nicht ergriffen sind. Schau, was er denen sagt, die noch nicht ergriffen sind. Gott wird es ihm offenbaren. Ich habe diese Aussage immer wieder gelesen, sogar schon als ich ein Teenager war. Ich erinnere mich, als ich in meinen späten Teenagerjahren war und das las, da hatte ich eine wirklich tiefe Bewunderung für Paulus, weil er das sagte. Warum? Erstens, weil er kein kontrollierender Leiter war. Er sagte nicht, das musst du glauben, du hast keine Wahl, du musst es glauben, ich bin der Apostel Gottes. Das hat er nicht gesagt. Er sagte, wenn du reif bist, wird es deine Leidenschaft sein. Aber wenn es das nicht ist, wird Gott es dir offenbaren. Als zweites zeigt diese Aussage, dass er nicht nur nicht kontrollierend ist, sondern er vertraut wirklich auf Gott, dass er tut, was nötig ist. Solche Menschen sollten wir sein. Bis morgen.